Energie muss fließen, sonst stagniert sie. Wer sich in sein Schicksal ergibt, wird vom Fluss getragen. Sich zu fügen verschafft ihnen den nötigen Raum, ihre Wünsche zu manifestieren. Und darüber hinaus öffnet es sie dafür, wohltuende Erfahrungen und Dinge zu manifestieren. Selbst wenn diese gegenwärtig außerhalb ihrer Reichweite zu sein scheinen. Nennen Sie es ruhig Wunder. Noch einmal. Sie können auf dem Weg in ein großartiges, Ihnen noch unbekanntes Leben nicht erwarten, dass Sie vorher schon wissen, wie Sie da genau hingelangen. Schließlich ist das ja Neuland für Sie. Sie können sich nur bereithalten und das tun, was Sie schon beherrschen, das Wie zu entdecken. Außerdem wissen Sie im Voraus nicht genau, wie Ihre neue Realität aussehen wird. Sie können sich nur ein Bild von Dingen machen, die Ihnen schon vertraut sind. Daher könnte das hypergeniale neue Leben jenseits Ihrer Vorstellungskraft liegen. Wenn Sie bockig an dem festhalten, was Sie sich erwarten, riskieren Sie, das zu verpassen, wonach Sie so lange gesucht haben. Deshalb fügen Sie sich. Manchmal entspricht die neue Realität genau dem, was wir uns ausmalen. Manchmal ist sie aber noch viel besser. Hier kommen ein paar Grundregeln, wie Sie sich Ihrem Schicksal ergeben. Werden Sie sich glasklar darüber, was Sie manifestieren möchten. Sehen Sie alles vor sich. Spüren Sie es. Schmecken Sie es. Verlieben Sie sich in Ihren Traum. Glauben Sie daran, dass alles bereits hier ist. Beschließen Sie, dass Sie es erreichen werden. Informieren Sie das Universum über diese Absicht, indem Sie sich so verhalten, als hätten Sie es bereits erreicht. Meditieren Sie, treten Sie mit dem Reich der unbegrenzten Möglichkeiten, Ihrer Intuition und der Ursprungsenergie in Verbindung. Setzen Sie fröhlich und leidenschaftlich alles daran, Ihr Ziel zu erreichen. Seien Sie dankbar dafür, dass es in Erfüllung geht. Atmen Sie durch. Lassen Sie los. Lassen Sie es geschehen. Wer sich fügt, lässt sich fallen und vertraut darauf, dass ihn das Universum aufhängt. Und das geht nicht, wenn man von einem Mangel ausgeht oder der Sache misstraut. Okay, ich lasse jetzt los. Du solltest also besser bereitstehen, liebes Universum. Wehe, wenn nicht. Sie müssen alles geben. Lassen Sie wirklich los. Lassen Sie sich fallen. Glauben Sie an Ihre Sache. Seien Sie dankbar und warten Sie ab. Während Sie dabei sind, wenn Sie daran glauben, dass alles, was Sie sich wünschen, bereits existiert, dann befinden Sie sich in einem natürlichen Zustand der Ergebenheit. Lieben Sie sich selbst, und das Universum wird Ihnen seine Magie zuteilwerden lassen.